Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Jena, den 4. Juli 94. Du hast in deinen letzten Briefen über deine Hierherreise nichts bestimmt, und doch habe ich, so wie auch Humboldt, mit Ungeduld auf eine nähere Auskunft darüber gewartet. Auch um einstweilen Wohnung und Ameublement für euch zu besorgen, wünschte ich, über die Zeit deiner Ankunft gewiss zu sein. Ich bitte dich also, diesen Punkt in deinem nächsten Brief zu berühren. Für die Horen eröffnen sich sehr gute Aspekte. Goethe ist nicht nur als Mitarbeiter, sondern auch als Mitbeurteiler und als Mitglied des Ausschusses dazu getreten. Engel aus Berlin und Garve haben die Einladung angenommen und uns, wiewohl nicht auf bestimmte Zeiten, zu Beiträgen Hoffnung gemacht. Von den übrigen kann ich jeden Posttag Antwort erhalten. Überhaupt lässt es sich zu einer auserlesenen Sozietät an, dergleichen in Deutschland noch keine zusammengetreten ist, und das gemeinschaftliche Produkt derselben kann nicht anders als gut ausfallen. Ich hoffe, dass das Beispiel auch auf dich einen mächtigen Einfluss haben wird. Das Fach, das du dir erwählt hast, scheint mir vollkommen passend für dich zu sein, und es wird durch deine Behandlung alles das gewinnen, was ihm ein Reinhold und Konsorten, die die philosophierende Vernunft immer von der Individualität des Denkers absondern, niemals geben können. Die philosophischen Recherchen, die eine solche Arbeit erfordern dürfte, sind das Einzige, woran ich noch Anstoß nehme. Ich kenne von dieser Seite deine Kräfte noch nicht. Was den Plato betrifft, so kann dir vielleicht die Schrift von Tennemann, System der platonischen Philosophie, viele unnötige Arbeit ersparen. Es wäre zu versuchen, ob dir nicht die Biografie besonders solcher Männer, die durch ihren Geist merkwürdig waren, glückte. Die Bibliothek in Dresden würde dir dazu die nötigen Materialien schaffen, und je nachdem du einen Mann wählst, würde sich eine solche Arbeit aufs Engste mit dem Ganzen deiner Ideen verknüpfen. Ich habe jetzt auf eine Zeit lang alle Arbeiten liegen lassen, um den Kant zu studieren. Einmal muss ich darüber ins Reine kommen, wenn ich nicht immer mit unsicheren Schritten meinen Weg in der Spekulation fortsetzen soll. Humboldts Umgang erleichtert mir diese Arbeit sehr, und die neue Ansicht, welche Fichte dem Kantschen Systeme gibt, trägt gleichfalls nicht wenig dazu bei, mich tiefer in diese Materie zu führen. Ich finde vielleicht bald Gelegenheit, dir einige von den fichteschen Hauptideen mitzuteilen, die dich gewiss interessieren werden. Was du an seinen Beiträgen tadelst, ist gewiss schwer oder gar nicht zu verteidigen, aber bei allem Fehlerhaften trägt dieses Buch doch immer das Gepräge eines schöpferischen Geistes und erweckt große Erwartungen von seinem Urheber, die er jetzt schon zu erfüllen angefangen hat. Humboldt, der dich und die Frauen aufs Freundschaftlichste begrüßt, trägt mir auf, dir zu sagen, dass er wegen der Schlegelschen Angelegenheit noch immer in Unterhandlung begriffen sei. Viehweg in Berlin hat den Antrag abgewiesen, und er gedenkt sich jetzt an Hemmerde in Halle zu wenden. Humboldt hatte seit einigen Wochen einen Akzess von einem Intermittent irritierenden Fieber, welches aber jetzt anfängt, ihn zu verlassen. Ich und meine kleine Familie befinden uns leidlich wohl. Deinen Rat wegen Karl will ich befolgen und hierin bloß die Natur wirken lassen. Dass ich dir meine Briefe nach Dänemark noch immer nicht schickte, liegt bloß daran, dass ich sie noch nicht ins Reine habe bringen können, um sie dem Abschreiber zu übergeben. Seitdem ich sie absandte, wurde manche beträchtliche Verbesserung darin angebracht, ohne die ich sie dir nicht gern mitteilen möchte. Dein SCH